1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen. Herzlich willkommen zur letzten Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei 1Live Domian. Und heute ist eine freie Themennacht, wie immer, freitags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und die Themen. Und meine erste Anruferin heißt Gretel. Und die ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Gretel. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Gretel, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also ich bin vor einem Dreivierteljahr, habe ich meinen Mann verloren. Und das ist jetzt so sehr einsam. Ich werde mit der Einsamkeit und mit dem Leeren einfach nicht fertig und bin dann oft so depressiv wie gelähmt. Ja, wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? 55 Jahre. 55 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, das ist heute eine Seltenheit. Ja, in der Tat. Und ich meine, wir haben das auch dankbar gesehen, dass wir so lange beisammen sein durften. Mhm. Es war nicht immer alles leicht, so ein langes Leben. Da ist manche Berg gewesen und mancher Stein auf dem Weg. Mhm. Aber wir haben es immer wieder gepackt. Ja, und wenn du so ein allgemeines Urteil fällen solltest, wie würdest du die Ehe bezeichnen? Als gut, als harmonisch. Ja. Mit Auseinandersetzungen, die zum Leben gehören. Also wir konnten streiten. Ja. Es gab auch mal eine Zeit oder für meinen Mann Situationen, wo Männer vielleicht ein bisschen anders sich verhalten wie eine Frau. Mhm. Einst, ich meine, heute ist das verändert und man merkt natürlich den Generationenunterschied, das ist ganz klar. Mhm. Aber ich habe dann eben mich auch gewehrt. Ja. Und das war ich mir, wenn ich heute zurückdenke, nicht leid. Ja. Wir haben sehr viel gemeinsam machen können und was schön war, wir haben eben die vielen Jahre noch im Ruhestand, wie mein Mann dann im Ruhestand war, noch näher in einer anderen Art, noch näher zusammengefunden und geistig auf einer ähnlichen und gleichen Interessenwelle. Wie schön, wie schön. Wie alt ist dein Mann geworden? 80. Also 80 Jahre, ihr wart... Beide 80, ja. Wir sind beide der gleiche Jahrgang. An was ist er gestorben? Ja, an Lungenkrebs, aber er hat verschiedene Krankheiten gehabt und es hat sich so über 4,5, 5 Jahre hingezogen. Ah, so lange. Eins kam zum anderen, dann kam Umzug dazwischen und da hing dann schon alles an mir. Mhm. Hat er ein schweres Leiden gehabt zum Schluss? Ja, also er hat Lungenkrebs, das war die letzte Erkrankung. Er hat Hüftprothesen gehabt, Oberschenkelbrüche, er hat Aneurysma gehabt, er hat Herzinfarkte gehabt. Also so meinte ich es, er hat schon sehr gelitten in den letzten Zeiten. Ja, er hat vieles und er hat schon gelitten, aber er war ein Patient, nicht quengelig oder ungeeignet. Und ich habe ihn all die Jahre betreut, begleitet und für ihn getan, was ich konnte. Er hat immer sich bedankt und sich dazu geäußert und das nicht als selbstverständlich. Ja, toll, toll, das ist ja auch sehr schön. Ja. Ist er zu Hause? Natürlich, da gab es auch kritische Phasen, denn das ist ja verständlich, wenn man vor allen Dingen für einen Mann in diesen Jahrgängen aus der Epoche, wie wir da sind, war das natürlich schlimm. Ich musste, wie man so schön sagt, der Karre ziehen, mehr oder weniger, alles so in die Hand nehmen. Und er konnte nicht mehr zulangen. Er war an sich auch praktisch und hat dies und jenes noch vorgehabt. Ist er zu Hause gestorben? Nein, im Krankenhaus. Ja. Hat er dir so in den letzten Tagen, als er noch vielleicht richtig sprechen konnte, hat er dir noch etwas Besonderes so mit auf den Weg gegeben? das könnte ich so nicht sagen. Er hat mir nur immer wieder mich ganz lieb angeguckt und gestreichelt und gesagt, ich bin dir so dankbar und ich habe dich so sehr lieb. Ach. Und es kam so ganz aus der Tiefe. Aber das ist doch das schönste Vermächtnis. Das schönste überhaupt, wenn er dich so angelächelt hat und hat gesagt, ich habe dich so lieb und ich danke dir für das schöne Leben, was wir miteinander hatten. Ja. Das wollte er damit sagen. Ja. Das ist ja ein großes Glück und das größte Kompliment, was er dir machen konnte. Ja. Eigentlich, er hat auch immer wieder gesagt, ich schon vorher, und das ist das, was vor allen Dingen, wir haben einen guten Umgangston miteinander gehabt. Mhm. Habt ihr denn auch Kinder zusammen? Eine Tochter. Und die ist weit fort. Ja, daher auch deine Einsamkeit. Und daher meine Einsamkeit. Also nicht, dass meine Tochter für mich nichts bedeutet oder ich für die Tochter nicht, aber sie ist beruflich im Stress und hat und momentan auch Probleme, ist selbstständig. Und es gibt so um dich herum keine Verwandten mehr, keine nahen Freunde, gar nichts? Die Freunde, erst jetzt im letzten Vierteljahr habe ich nochmals zwei Freunden auch nachgesehen und noch eine gute Bekannte. Es ist in dem Alter so um 80 rum. Ja, ja. Wir hatten früher gute, viele Freunde. Man verliert immer mehr. Freundschaften, die 50, 60 Jahre alt waren. Ja, ja. Und das ist jetzt halt alles nicht. Und die paar, wo es noch gibt, eine auswärts, der andere, wenn sie noch ein bisschen, das könnte meine Tochter sein, aber die sind dann beruflich noch so eingespannt. Hm. Wohnst du in einer Wohnung oder in einem alten? Wohnung, ja. In einer Wohnung alleine. Und bist du gesundheitlich noch ganz gut dabei? Nein, leider gar nicht. Auch nicht? Ich habe eine Operation da vor 11 Jahren gehabt und da ist was schiefgelaufen. Da hätte man sogar prozessieren können, aber war nicht gemacht. Mhm. Guckt im Endeffekt auch nichts raus. Und da musste ich innerhalb von 3 Tagen zweimal operiert werden, über Stunden. Geht es dir denn finanziell ganz gut? Nein. Auch nicht? Nein. Wie kommt das? Ja, wir hatten ein paar Mal noch Pech und dann hatten wir 2, 3 Umzüge. Mhm. Und dann kam natürlich bei der Krankheit von meinem Mann, wir sind nur normale Kassenpatienten, keine Privatpatienten und keine Zusatzversicherungen. Also da sind Kosten entstanden, die euch dann auch noch aufgefressen haben. Es gibt so und so viele Dinge, die man eben dann selber tragen verstehe. Will und muss. Und das heißt, zu der Einsamkeit kommen jetzt auch noch finanzielle Sorgen? Große Sorgen und die Depressionen, das ist wird in letzter Zeit so schlimm, dass die einfach kein Ansprechpartner, kein Gesprächsaustausch. Ich bemühe mich um Kontakte und gehe auch da innen. Ich merke das ja, du bist ja eine offene Frau, mit der man ja gut reden kann, die gar nicht so zurückgezogen wirkt. Ich wollte dir noch was sagen zu meinem Gefühl, was du von deinem Mann mir erzählt hast, wie er sich zum Schluss verhalten hat. Ich glaube, daraus kann man ja auch sehr viel Kraft schöpfen, nach vorne zu schauen. Ja. Das hätte er ja sicherlich auch so gewollt. Ja. Und wenn er dir so ein wunderbares Kompliment, was nicht zu steigern ist, mit auf den Weg gegeben hat, jetzt noch mit in dein Leben, glaube ich, ist das ein ganz großes Glück, wo du auch Energie rausnehmen kannst. Ja, ich denke auch dennoch, oft dran, gell, oder mal so, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch, wenn man 80 ist und trotzdem noch Zärtlichkeit austauschen kann, ein bisschen kuscheln oder streicheln. Das braucht, also wenn man vorher gut miteinander klar kam, dann braucht man das einfach. Also so und ich bin ein Mensch, der einfach auch Zuwendung braucht. Eine Sehnsucht ist noch da. Ja, ich kann viel anderen geben und habe mein ganzes Leben, ich stand so unter dem Ruf, wenn jemand Kummer, Sorgen hatte oder so, da haben sie so einen Spruch draus gemacht, dann muss man also nur bei mir anrufen. Dann muss man zur Gretel gehen. Gretel, immer, pass auf, ich habe eine Idee. Ich finde wirklich, du hast es auch selbst ja schon auf den Punkt gebracht. Du brauchst einen Ansprechpartner, du brauchst jemanden, mit dem man sich austauschen kann und auch mal das Herz ausschütten kann im Moment. Ja. Wir werden dir jetzt behilflich sein. so jemand zu finden in deiner Umgebung. Ich habe eine sehr nette Psychologin hier im Hintergrund, die hat das Gespräch mitgehört. Ja. Die wird dich jetzt gleich zurückrufen und dir die entsprechenden Telefonnummern und Adressen an die Hand geben. Ja. Und dann bin ich sicher, dass da was Gutes bei ist und dass es auch ein bisschen vorangeht mit dir. Ja, also ich habe mich auch bemüht und ich habe auch bei einer Psychotherapeutin, aber das ist eine ganz junge Frau. Nichts gegen junge Leute und da komme ich gut klar, aber ich habe das Gefühl, sie ist in dem Punkt dann noch überfordert. Sie ist mir auch sympathisch. Ja, also muss schon eine etwas reifere Person sein, die sich sollte, dann, ja, und so. Das ist mir egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Da gucken wir jetzt mal für dich nach. Da habe ich keine Probleme, und das wäre schön. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ich wünsche dir, dass du mit der Trauer zurechtkommst und denke immer an die schönen, schönen Worte, die dein Mann dir gesagt hat. Danke. Ja, vor allem, dass ich Kraft habe. Ich mache schon nicht einmal Post auf jetzt vor lauter. Ich verstehe. Es ist eine Rechnung drin, es ist eine Mahnung drin. Sachen, die vorher überhaupt nicht zur Debatte standen. Umso besser, dass du angerufen hast. Dann werden wir es gemeinsam mal überlegen. Das heißt, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Dankeschön. Du legst auf und die Sabine ruft dich gleich an, Gretel. Ja, danke. Alles Gute. Alles Gute für deine Arbeit. Ich sehe das so positiv. Dankeschön. Aber wenn ich noch einen Satz sagen Gerne. Darf, und zwar, was ich schön finde, wird, wenn man irgendwo im Fernseher oder auch im Radio mal hin und wieder eine Sendung machen kann, wo Menschen die kleine Begegnungen haben und was Erfreuliches erleben, dass sowas auch mal in den Medien kommt oder in der Presse. Hoffentlich haben die Kollegen das gehört. Ja, ich muss sagen, ich habe immer wieder kleine Dinge, Hilfeleistungen, was einem begegnet und das sollte man lernen, dafür auch. Gut, das hast du jetzt noch. Zu sein und das dann zu schätzen und nicht. Das heißt, immer die jungen Leute wären so ich-bezogen. Sicher, sie sind teilweise schon egoistisch. Ich glaube, Gretel, dein Appell ist rübergekommen. Ich glaube, es ist verstanden worden. Ich danke dir für den Hinweis und wir werden uns jetzt gleich bei dir melden und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft. Tschüss. Du bist weg. Na, okay. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 27. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Domian. Stefanie, was geht's bei dir? Ja, ich rufe an. Erstens mal wollte ich mal erzählen, wie das ist mit meinem Verlobten. Also der hat über 300 Kilo. Der hat 300 Kilo? Ja. Und ich rufe aber auch an aus dem Grund, den Leuten, die ähnlich schwergewichtig sind, denen möchte ich ein bisschen Mut machen, sich gegen ihr Schicksal endlich ankämpfen. Ja, okay, jetzt lass uns mal über deinen Verlobten unterhalten. Ja. Wie lange erstmal kennt ihr euch schon? Also ich bin mit ihm jetzt fast 4 Jahre zusammen. 300 Kilo ist unfassbar viel. Ja. Ich glaube, ich habe mal gelesen, ich bin nicht ganz sicher, dass der schwerste Mann der Welt 500 Kilo gewogen hat. Ja, genau. Das waren Bilder, die haben einen erschlagen. Aber 300 Kilo ist ja natürlich auch wahnsinnig viel. Ja. War er, solange du ihn kennst, so gewichtig? Ja, etwas weniger. Wog er schon, als ich ihn kennengelernt habe. Aber ich sag mal so, in der Gewichtsklasse sieht man das nicht wirklich. Also warum? Warum? Macht nicht viel aus. Warum ist er so schwer? Vom einen, es kommt natürlich auch vom Essen, aber er hat eine Fettstoffwechselstörung und noch mehr Krankheiten, also Schilddrüsenunterfunktion und so weiter und so weiter. Also, aber er isst auch viel. Ja, er hat viel gegessen, jetzt nicht mehr. Also ja. Ich muss sagen, also also seit ich mit ihm zusammen bin, haben wir wirklich probiert, Reha zu beantragen und so weiter und so fort. Und dann Anfang letztes Jahres, kam dann wieder eine Absage von der Krankenkasse. Es wurde eben nur eine Ernährungsberatung angeboten. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, es geht so nicht mehr weiter. Er ist immer mehr verzweifelt, also war wirklich am Boden zerstört, wollte auch wirklich auch nicht mehr leben. Und dann habe ich mich ans Fernsehen gewandt. Ans Fernsehen? Ach, ja. An wen? An Stern TV. Ah. Und dann ist was in die Wege geleitet worden. Genau. Was ist dann konkret gemacht worden? Ja, es war so, ich hatte eine Bewerbung dahin geschickt und dann kurze Zeit später musste er leider wegen akuter Blutvergiftung und einem Riesenabszess am Bein ins Krankenhaus. Mhm. Und während der Krankenhauszeit hat sich dann Stern TV zurückgemeldet. Ich mach mal einen Vorschlag. Ehe wir darauf kommen, wie sich das entwickelt hat, gehen wir nochmal in die Vergangenheit. Ihr habt viele Jahre miteinander gelebt. Ja. Du hast gelebt mit einem Mann, der 300 Kilo wiegt, ungefähr 300 Kilo. Wie viel wiegst du eigentlich? Ich habe jetzt auch schon etwas abgenommen. Also ich wiege jetzt noch so zwischen 130 und 140. Ah, also auch ein Schwergewicht. Ja. Ein Schwergewicht. Aber ich bin auch auf dem Weg, das jetzt endlich zu ändern. Lass uns zunächst über deinen Freund sprechen. Wenn man 300 Kilo wiegt, kann man dann die Wohnung noch verlassen? Ja. Also er konnte noch laufen bis letztes Jahr Januar eben, wo das eben dann mit der Blutvergiftung und so weiter war. Da hat er sich zumindest mal in der Wohnung noch bewegt und ist ab und an, also aber nur leider nur sporadisch rausgegangen. Als du ihn kennengelernt hast, war er ja auch schon fast so schwer. Ja. Ging er aber noch raus. Also da ist er definitiv noch rausgegangen, hat auch den Haushalt noch selbst gemacht. Alles. Ja. Also jetzt ganz platte Frage. Hat dir das gefallen? Nein. Also, warum bist du dann mit ihm zusammengekommen? Ich habe mich nicht in sein Aussehen verliebt, ich habe mich in seine Art verliebt. Ja. Und wir haben uns auch wirklich ganz lange Zeit gelassen mit dem Kennenlernen und so weiter. Man muss sagen, ich habe ihn übers Internet kennengelernt und wir haben halt viel telefoniert und ja. Und ist ein netter Kerl. Ja, genau. Ja. Ich habe mich einfach in seine Art verliebt. Habt ihr euch denn dann auch dennoch, nachdem ihr euch dann näher gekommen seid, seid ihr euch auch körperlich näher gekommen? Ja, also hat er dich auch gleich gerade klar gefragt, hat er dich sexuell interessiert? Wie gesagt, mich hat das nicht wirklich gestört. Ich bin jetzt nicht so, ich habe jetzt keinen Fetisch oder so. Mhm. Aber wie gesagt, seine ganze Art, die er hatte, die hat mich so fasziniert, dass mir sein Körper, also und sein Aussehen eigentlich relativ egal war. Verstehe. Kann man mit einem Menschen normalen Geschlechtsverkehr haben, der 300 Kilo wiegt? Also ins Detail gehen möchte ich nicht wirklich. Nein, musst du auch nicht. Ich frage nur so. Die Fragen stellen sich ja alle. Ja, wir haben, also ein Liebesleben war schon vorhanden. Ja. Es war zwar etwas schwer, aber es war doch schon vorhanden. Ja. Ja. So, dann konnte er noch so ein bisschen rausgehen, sagst du, aber so sehr viel eben auch nicht. Wie, so ganz praktische Sachen, wie hat er die Körperpflege hinbekommen? Mit Duschen. Das ginge. Ja, klar. Aber dann muss er doch auch ein riesengroßes Badezimmer gehabt haben. In normale kleine Dusche kommt man nicht rein. Eine ganz normale, wir hatten eine ganz normale Badewanne. Das war schon möglich. Und das ging? Ja. Mhm. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal, machen wir mal den Schritt. Also Stern TV hat sich ja eingeschaltet. Ja, genau. Was ist dann richtig konkret passiert? Ja, also er kam dann letztes Jahr Februar wieder nach Hause. Dann hatten wir bei der Krankenkasse ein Spezialbett beantragt, weil das Bett, was er zu Hause hatte, das hielt nur noch durch Unterstützung und so weiter. Das glaube ich. Ja. Da braucht man ja wahrscheinlich auch zu Hause extrem ein starkes Sofa, ein starkes Bett, starke Matratzen in der Richtung. Ja, eben sagt massiv Holz Sachen. Genau, ja. Ja, und dann hatten wir das beantragt und durch Stern TV, die haben halt uns geholfen, dass das Bett eben halt auch genehmigt wird, weil das kostet 7.000 Euro. Das kostet 7.000 Euro, das Bett? Ja, ist aber nur eine Leihgabe von der Krankenkasse, bis er eben wieder auf dem Gewicht ist, dass er ein normales Bett benutzen kann. Was hat man denn dann im Krankenhaus mit ihm gemacht? Letztes Jahr ist er reingekommen wegen akuter Blutvergiftung und einem riesen Abszess am Bein. Ist ganz kurz vor knapp gewesen. Also ja, hätte 2-3 Tage länger, dann würde er jetzt nicht mehr leben. Okay, aber ich meine jetzt, was hat man dann gemacht, als es um sein Übergewicht ging? Letztes Jahr, also noch gar nichts. Stern TV hatte sich dann eingeschaltet, wie gesagt. Und im September letztes Jahr ist er dann in eine spezielle Adipositas-Klinik gekommen. Mhm. Und was hat man da gemacht? Ja, Als erstes hieß es, er muss auf jeden Fall auf 250, 260 Kilo runter. Ja. Und dann ging es darum, eine Schlauchmagen-OP. Eine Schlauchmagen-OP? Ja. Genau. Das heißt konkret? Da wird, der Magen wird verkleinert. Ja, genau, Magenverkleinerung. Und das hat man gemacht? Ja. Aber man muss dazu sagen, er war eine Woche drinne. Mhm. Und dann hat er plötzlich keine Luft mehr bekommen. War dann, musste wiederbelebt werden. Und war dann insgesamt 8 Wochen auf intensiv gelegen. Ich frage mich gerade, wie das überhaupt geht mit so einem riesengroßen Körper. Der passt doch gar nicht auf einen normalen OP-Tisch. Doch. Also doch. Bei der Klinik schon. Bei der Klinik die Kliniktische, also die OP-Tische in der Klinik gehen, glaube ich, bis 500 Kilo. So, jetzt wollen wir es mal nicht so ganz im Detail weiter besprechen. Wir machen einen Sprung nach jetzt, nach heute. Wo ist dein Verlobter im Moment? Der ist noch im Krankenhaus. Also schon morgen sind es 7 Monate. Sieben Monate im Krankenhaus. Ja. Mit 300 Kilo eingeliefert und wie viel? Also 330. Naja, ungefähr. Ja. Wie viel? 330? Ja. Ja, das ist natürlich 330 sogar. Ja, 330. Also, und wie viel wiegt er heute? Heute wiegt er 216. 216? 216, ja. Oh, das war also hat gute 100 Kilo abgenommen. Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Ja. Wie sieht das aus? Wie sieht die Haut aus, wenn man dann schon... Im Moment eigentlich noch ganz gut. Also, weil er macht ja jeden Tag Sport und so weiter, also trainieren. Hm. Also, ich meine, an den Armen, das hängt schon sehr. Und was da vorher halt an Fett war, das ist jetzt halt wirklich nur noch schlaffe Haut, die runterhängt. Das muss irgendwann operiert werden wahrscheinlich? Ja, ja, aber halt erst, wenn er vorm Endgewicht ist. Ja, was ist das Ziel? Wohin möchte er? Jetzt erstmal unter 200 natürlich. Mhm. Und dann erstmal 150, also zwischen 120 und 150 wollen sie ihn erstmal hin. Das ist wobei das man sagen muss, er ist auch relativ groß, er ist knapp 1,90. Ja. Also die Magenverkleinerung heißt ja für mich dann schon, dass er doch eine ganze Menge zu sich genommen hat, neben den Erkrankungen, die du gerade auch als Ursache genannt hast. Ja. Sag mal ein Beispiel, wie viel hat der früher so gegessen? Mittags, also, abends, nachmittags, was hat er getrunken? Sag mal so, wie gesagt, vom Essen alleine kam das halt nicht. Aber sag mal so ein paar Beispiele. Er hat schon seine Schüssel Nudeln mit Tomatensauce gegessen, also so eine kleine, sag ich mal, so eine kleine, eine von den kleineren Schüsseln, vielleicht so 7-8 Zentimeter hoch und, Und auch viel Süßes. 25 Zentimeter Durchmesser, 20-25 Zentimeter Durchmesser. Ja, viel Süßes auch gegessen? Nein, Süßes nicht unbedingt. Eher dann doch zu den Chips gegriffen. Ah, verstehe. Und Getränke, was hat er getrunken früher? Ach, das kann man eigentlich, also Cola oder sowas hat er nie getrunken. Eher dann Diätlimonade und so weiter. Das hat er eigentlich immer schon getrunken, also Diät, aber wir haben jetzt auch rausgefunden. Aber Diätlimonade hat ja den üblen Effekt, dass man dann noch hungriger wird danach. Ja, genau, also und das haben wir jetzt auch gelernt in der Ernährungsberatung, die er im Moment begleitend im Krankenhaus bekommt. Und, heißt, das geht alles voran und hat. Ja, er hat auch am 10.01. die Schlauchmagen-OP gut überstanden. Ja, ja. Ja. Wie lange muss er jetzt noch im Krankenhaus bleiben? Das weiß man noch nicht, weil sie wollen ihn nicht nach Hause schicken, bevor er nicht aufstehen kann. Ach, er kann doch nicht aufstehen? Nein. Ich meine, er macht Sport, hast du gerade gesagt. Ja, ja, im Bett. Ach so. Im Liegen. Und warum kann er nicht aufstehen? Er hatte ja letztes Jahr den Abszess am Bein. Mhm. Der wurde eben jetzt Anfang März entfernt. Ach so, wegen einer anderen Sache letztendlich kann er nicht aufstehen. Ja, das hat mit dem Übergewicht gar nichts zu tun, ich verstehe. Nein, das hat mit dem Übergewicht gar nichts zu tun. Und ja, ihr beiden, dann habt ihr beide richtig, du willst auch noch ein bisschen runter, hast du gerade gesagt? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich eventuell auch den Weg gehe über Schlauchmagen-OP. Ja. Ich werde es erstmal so versuchen. Ja, ja klar, du musst natürlich jetzt auch ein gutes Vorbild sein, wenn er nach Hause kommt, dass du nicht da sitzt und deine Fritten isst. Nein. Und er muss nur 3 Möhrchen essen oder so, das geht natürlich auch nicht. Geht sowieso, also in den Magen geht sowieso nicht mehr wirklich viel rein. Verstehe. Verstehe. Ein halbes Brötchen und mehr geht nicht. Wie hat man ihn eigentlich dann noch, Schlussfrage, mit den 330 Kilo aus der Wohnung rausgekriegt? Mit Feuerwehr. Also sechs oder sieben Leute haben ihn auf einer Trage, also auf dem Tragetuch rausgetragen. Ah, auf dem Tragetuch, weil das auf so eine Liege ging das gar nicht mehr. Nein, war auch umständlich, weil die wären da nicht, die zwei, drei Stufen, wo wir haben, wären die nicht runtergekommen mit einer Trage. So, Stefanie, dann bitte ich dich, schöne Grüße auszurichten von mir. Ja, mach. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er da hinkommt, wo er gerne hinkommen möchte. Ja, und, doch, das denke ich. Also, und dir natürlich auch. Ja, ich hoffe auch, dass wenn vielleicht wirklich solche Leute zuhören, die auch so Probleme haben, dass die eventuell auch jetzt sagen, ja, es gibt doch einen Weg, dass man sein Leben ändern kann. Genau. Und ein bisschen weniger Chips essen, keine Diätlimonade, am besten nur Wasser trinken und so weiter. Wir wissen es ja alle. So, ja. Stefanie, alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, Domian, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Danke. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch mal ein Hinweis auf www.nachtlager.de. Das ist die tolle Fanseite von uns hier. Da könnt ihr euch schlau machen. www.nachtlager.de. 1.26 Uhr, das ist heute die Zeit für unsere Postecke. Und es beginnt mit Christian. Und Christian hat geschrieben, hallo Domian, ich möchte meine Meinung zu eurer Themensendung Schmarotzer äußern. Die hatten wir neulich. Christian schreibt, es handelte sich hier um eine von vornherein eingefädelte strategische Hetzkampagne zwischen Befürwortern von Hungerlöhnen und ausrangierten Arbeitslosen. Nicht zur Sprache kamen Schmarotzer wie zum Beispiel hochbezahlte Politiker im EU-Parlament, Krankenkassenchefs, überbezahlte Lehrer, Fußballspieler oder Fernsehmoderatoren. Bei solchen Sendungen merkt man mal wieder, um was es geht, nämlich CDU-Meinungen zu transportieren und von anderen Schmarotzern auf höherer Ebene abzulenken. Ein Brief von Christian. Simon schreibt, 23 Jahre alt. Hi Domian, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich habe 8 Monate Krankenhaus hinter mir wegen einer komplizierten inneren Erkrankung, aber das tut nichts zur Sache. Während dieser Zeit habe ich jede Nacht deine Sendung geguckt. Sie hat mir so viel Kraft gegeben. Ich war nämlich zwischendurch immer wieder mal ganz unten. Aber es haben so viele Leute angerufen bei dir, denen es noch schlechter ging und die so stark waren. Das hat mich total motiviert. An dich persönlich, Domian, danke. Du hast oft Formulierungen drauf, die bei mir ins Schwarze getroffen haben und mich optimistisch gemacht haben. Viele Grüße an alle Zuhörer. Dann eine ganz kleine Mail von Heike aus Köln. Die schreibt, hi Domian, ich habe dich neulich hier bei uns in der Stadt gesehen und war ganz baff, wie groß du bist. Hatte immer gedacht, du wärst eher klein. Wie groß bist du eigentlich? Genau. 1,84 Meter. Das sagen in der Tat sehr viele Leute zu mir, die mich so sehen. Oh, ich habe gedacht, du wirst so klein. Man sieht dich immer nur so zur Hälfte. Also 1,84. Dominik schreibt, hi Domian, ich bin 18 Jahre alt und habe vor ein paar Tagen ganz starr vorm Fernseher gesessen. Und zwar, als die alte Frau bei dir angerufen hat, sie war, glaube ich, 75 Jahre alt und zum ersten Mal in ihrem Leben darüber erzählte, dass sie als Jugendliche von ihrem Vater und Bruder vergewaltigt worden war und das über 5 Jahre lang. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, über sowas Schlimmes 60 Jahre zu schweigen. Wie toll und mutig, dass die Frau jetzt in deiner Sendung gesprochen hat. Das finde ich auch, Dominik. Und wir haben ihr natürlich auch noch weitergeholfen. Und ich hoffe, dass wir ihr dann auch langfristig ein bisschen helfen können. So, Roman aus Passau schreibt, lieber Jürgen Domian, mich würde schon sehr interessieren, warum du so oft deinen wohlverdienten Urlaub in Finnland verbringst. Finnland ist kalt, teuer und gefährlich. Was geschieht, wenn dich ein Elch überfällt? Oder wenn du im ewigen Eis erfrierst? Oder wenn ein Yeti es auf dich abgesehen hat? Was machen wir dann, deine Fans? Hoffentlich bist du wenigstens gut bewaffnet, um nicht ganz hilflos in der brutalen Natur dazustehen. Lieber Roman, ich glaube, du hast ein ganz falsches Bild von Finnland. Also Finnland ist weder kalt, teuer noch gefährlich. Nur gut, kalt schon im Winter, sehr kalt. Teuer ich würde sagen, wenn man es mal genau hinguckt, so wie in Deutschland. Und gefährlich ist es auch nicht. Man darf sich halt nicht zu weit in die Wildnis hinaus begeben. Und dann passiert in der Regel auch nichts. Aber ich bin ja auch nicht nur ein Finnland-Fan, sondern überhaupt ein großer Freund des Nordens, von Schweden und Norwegen auch. So, Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit unserer freien Themennacht. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Walter. Und Walter ist 84. Guten Morgen, Walter. Guten Morgen, dumme Jan. Hallo Walter, was ist dein Thema? Fertig dich zu hören und ist noch eine letzte Rettung bei deiner Sendung, eventuell, dass ich wieder zu meinem Sohn komme. Was ist passiert? Was ist passiert? Er ist von seinem Dienst, und zwar der Betreuung von geistig Behinderten in Brühl, nicht nach Hause zurückgekommen. Nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Von seinem Dienst? Von seinem Dienst. Was arbeitet er in dieser Einrichtung? Betreuung von geistig Behinderten. Ah ja. Hm. In Brühl. Okay. Hm. Nicht nach Hause zurückgekehrt. Ja. Hm. Und vielleicht darf ich dir jetzt kurz aus dem Polizeifahndung etwas vorlesen. Nur ganz kurz. Und zwar, der 48 Jahre alte Michael Decker hat am vergangenen Sonntag gegen 1.30 Uhr in Kohlscheid mit Hilfe des ADAC für 10 Euro Benzin getankt, ist anschließend aber nicht zu Hause in Elsdorf angekommen. Mhm. Nach Polizeiangaben hat es letzte Telefonkontakte mit Verwandten aus Elsdorf gegeben, bei denen er, der auf Medikamente angewiesen ist, angab, sich verfahren zu haben. Er sei an der belgischen Grenze. Am Mittwoch meldet die belgische Polizei, dass sein Auto mit dem Kennzeichen BMJ 5494 wegen eines Parkverstoßes in Huy, das ist zwischen Lüttich und Namur, abgeschleppt worden sei. Eines seiner beiden Handys habe ausgeschaltet im Auto gelegen. Das heißt, dein Sohn ist seit Sonntag vermisst. Ja, seit Sonntag. Das Auto hat man in Belgien gefunden. In Belgien, ja. Dein Sohn ist aber geistig völlig normal und gesund. Ja, was heißt gesund? Er hatte mal vor 8 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Naja, vor 8 Jahren, aber er hat sich erholt, er hat ja sogar gearbeitet. Er hat sich auch mit dir gearbeitet. Und durfte Auto fahren. Und Auto gefahren, eben. Hatte er unter Depressionen vielleicht gelitten? Das wüsste ich nicht. Es heißt nämlich hier auch weiter, die Polizei hat keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Hm. Auch suizidale Aspekte spielen nach Angaben der Angehörigen keine Rolle. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Vermisste derzeit mit Bus, Bahn oder per Anhalter versucht, nach Hause zu kommen. Der muss vollkommen orientierungslos gewesen sein. Ja. Denn als wir fragten, wo er dann sei, er wüsste es nicht. Wann habt ihr denn ihn fragen können, wo er ist? Das war bis Sonntagmittag. Bis Sonntagmittag 1:30. Ja, aber seit Sonntagmittag ist er verschwunden. Ja, seitdem ist er verschwunden. Und da konnte man, das habe ich jetzt nicht verstanden, wo habt ihr den Sonntag ihn erreicht? Wo war er denn da? Er hat angerufen. Von wo? Von woher da? Von der belgischen Grenze. Ach so, er hat angerufen und gesagt, ich bin an der belgischen Grenze. Ja, hinter Aachen, hat er gesagt. Hat dich angerufen? Ja, mich und seine Freundin. Seine Freundin? Ja. Und klang verwirrt? Ja, klang schon verwirrt. Ja. Auch, wie gesagt, die Leiterin von dieser Stelle, wo er da beschäftigt war, ja, die hat auch gesagt, also an den letzten Tagen wäre irgendwie nicht mehr so ganz dabei gewesen mit seiner Arbeit und so weiter. Also das kann sein, dass er irgendwo in Belgien herumirrt. Nein, das glaube ich nicht mehr. Sondern, was glaubst du? Immer die belgische Polizei, die sind mit Hubschrauber, mit Armen sind die losgefahren. Mhm. Nicht? Ja, gut. Das ist alles unternommen. Meine Tochter, die war 5 Tage da in Belgien gewesen und hat mitgesucht. Verstehe. Hast du die Sorge, dass er sich was angetan hat? Habe ich. Aber andererseits kommen noch andere Dinge. Wie gesagt, auf einmal ruft jemand an aus Bad Breisig, bei Sinzig, da Rehwagen, dass er da gesehen worden sei. Es ist ja alles im WDR gezeigt worden, dass er gesehen worden sei und sei aus einem Supermarkt gekommen mit einem Joghurt. Ob das nun wahr ist, weiß man nicht. Ja, gut, das weiß man nicht. Es kommen oft auch Hinweise, die sich dann als falsch erweisen. Das weiß man nicht. Ja. Ach, das lief auch hier im Westdeutschen Rundfunk. Ja, im Westdeutschen Rundfunk. Große Bericht war da gewesen. Mhm. Mit Fotos und allem. Verstehe. Das können wir jetzt natürlich hier nicht zeigen. Wir können ihn nur vielleicht ein bisschen beschreiben. Ja, habe ich ja hier Augenblick mal. Da heißt es hier weiter, Michael Decker ist ca. 1,80 groß. 1,80? Ja, kräftig und wirkt aufgrund einer Erkrankung etwas schwerfällig und steif. Auf dem rechten Oberarm ist er tätowiert mit einem chinesischen Zeichen. Im linken Ohr trägt er einen Ring. Ah ja. Seine Haare sind dunkelbraun und er hat lange Koteletten. Bekleidet war er mit einem grau-schwarz karierten Hemd, dunkelblauem T-Shirt, einer dunklen Jeans, dunkelbraunen Hauptstiefeln und einer dunkelblauen Winterjacke. Gut, damit kann man schon mal was anfangen. Ja. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt von unseren Zuschauern und Zuhörern ihn gesehen hat, dann möge man sich an die direkte, an die nächste Polizeidienststelle... Ja, heißt es dann weiter Zeugen, die Michael begegnet sind, dem wirklich offensichtlich verwirrten Michael begegnet sind, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei im Rhein-Erft-Kreis unter 0233 0233 0233 520 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung. Genau, das nimmt jede Polizei auf, da muss man gar nicht jetzt Nummer sich da verwirren lassen, das macht jede Polizei. Ja. Sagen wir Walter, also die Beschreibung ist gut rübergekommen und natürlich die Bitte, wenn jemand von euch ihn gesehen hat, meldet euch so schnell wie möglich bei der Polizei. Wie kannst du dir das erklären, dass er verwirrt ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, der Schlaganfall liegt so lange zurück, wenn du sagst, danach war er vollkommen normal und fit, kann das ja damit nicht zusammenhängen. Er ist aber vor 14 Tagen, sagte die Freundin, irgendwie war er auch, also und immer müde. Er hat bis mittags 2 Uhr geschlafen manchmal. Er war immer müde, schlapp und träge, ne? Also man tappt da im Dunkeln im Moment, im Nebel. Man weiß gar nicht, was das ist und wie man sich das erklären kann. Ja. Und wo der sein könnte jetzt und was der macht, was der sich denkt. Genau. Oder überhaupt denken kann, das ist die Frage. Denkst du denn manchmal den schlimmsten Fall auch, dass er vielleicht... Dass er irgendwo liegt schon, wie gesagt, und der hat ja keine Medikamente mehr. Der ist ja unter Narkoman. Ja, ja. 5 Tage ist natürlich schon eine lange Zeit. Ja, eben. Ja. Eben. Deshalb denke ich, ruf doch den Domian mal an, ob der nicht eventuell das jetzt bekannt geben kann. Genau, also das kann ich dir an. Mehr können wir ja nicht machen. Weiß aber ich, du hast es jetzt gesagt und man hat es im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen gehört. Ja. Wir werden ja auch in Belgien gucken uns viele Leute oder hören uns viele Leute in Holland auch. Also vielleicht. War es besser. Wollen wir das Beste hoffen und wir drücken von Herzen die Daumen. Dankeschön für diese Nachricht dann auch. Sehr gerne, Walter. Alles Gute dir und drücken wir die Daumen, dass dein Sohn wieder gut und gesund nach Hause kommt. Ja, schönen Dank auch. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Annika, die ist 25. Guten Morgen, Annika. Ja, hi Domian. Hallo Annika. Hallo. Über was reden wir beide? Ja, wir können darüber reden, dass ich eigentlich lesbisch bin, also mit einer Frau liiert bin. Ja, können wir. Genau, darüber können wir reden. Es gibt viele Themen. Aber was ist dein Hauptthema? Das Thema ist mein Hauptthema, dass ich mit einer Frau liiert bin seit 3 Jahren und es niemand weiß. Warum weiß das niemand? Schämst du dich? Ja. Ach komm, Annika. Ja, ja. Wo leben wir denn? In welcher Zeit? Doch nicht 19. Ich lebe vor allem witzigerweise in Köln, das ist natürlich. Du lebst auch noch in Köln, in der Hochburg der Schwulen und Lesben. Ja, genau. Wie kommt's? Erzähl. Ja, also wie gesagt, vorher war ich mit Männern zusammen. Hab sie dann durch einen Zufall kennengelernt, wir sind zusammengekommen und wir sind dann mal am Anfang noch frisch verliebt waren weggefahren nach München und haben uns dort mal lesbisches Pärchen gezeigt und ich weiß nicht, woran es lag, aber wir wurden da ziemlich angepöbelt von den Männern. Ach ja. Da warst du im falschen Viertel in München. Ja. Wir sind beide sehr feminin. Ja. Aber vielleicht ist das ein bisschen auffälliger, schätze ich mal. So. Normalerweise, also, was heißt normalerweise, aber ja, wenn man jetzt mal so die Masse so sich anschaut, dann ist es ja eher so, dass ein lesbisches Pärchen auch vielleicht manchmal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie sage ich das denn jetzt? Also ich sag mal, es ist die Ausnahme, denke ich, dass beide total feminin sind, ne? Ja, glaube ich auch. Das wollte ich sagen. So, ja. Hm, ja. Genau. Ja, und daraufhin wurden wir halt von Männern, ja, ziemlich angepöbelt und von allem auch wirklich bedroht. Mit einem Messer und so. Was, mit einem Messer? Ja. Wo habt ihr euch denn da rumgetrieben, Mensch? Und zu welcher Tageszeit? Ach, das war abends so. Wir kamen aus dem Restaurant und sind eine Straße entlang gelaufen. Und ja, ach, ich will jetzt hier in München auch gar nicht einen schlechten Ruf geben. Das ist natürlich in München nicht so locker wie in Köln und Berlin. Nee, das ist klar. Nee, genau. Aber ja, das ist doch nicht der Grund, warum ihr 3 Jahre eure Liebe verheimlicht. Der ist also das ist ein Grund, natürlich Erfahrungen prägen, ne? Aber ist natürlich nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist, kommt beide aus sehr konservativen Familien. Und ja, und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mir auch selber schwerfällt, diese Seite an mir anzunehmen. Ne? Also 3 Jahre hat man zwar eigentlich Zeit dafür, ne? Mhm, finde ich aber auch. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Hast du denn vorher auch schon Erfahrungen mit Frauen? Nein. Gar keine? Nee. Also auch keinen, nicht mal ausprobiert, mal so kurz? Nö. Du hast ja erzählt, dass du mit Männern zusammen warst, aber hätte ja sein können, dass du mit Frauen was ausprobiert. Das nicht. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin. Ja. Und nebenher arbeite ich für den Fernsehen. Fernsehsender. Für einen Fernsehsender. In Köln für einen Fernsehsender. Was mag das? Nee, nicht in Köln. Nicht in Köln. Nicht in Köln für einen Fernsehsender. Nee, das ist, okay. Ja. Ist aber egal. Und die Freundin ist in deinem Alter? Nee, ist 5 Jahre älter, also 30. Und was macht sie? Ja, also momentan, wie soll man das nennen? Managerin oder so. Managerin? Ja, würde ich jetzt mal so betiteln. Also sie steht auch mit beiden Beinen so im Berufsleben und... Ja, genau. Kommt sie denn auch eher aus konservativen Verhältnissen? Ja, sehr konservativ. Mhm. Und ist sie genau wie du auch eine Anfängerin in Sachen lesbischer Liebe gewesen? Nee, die hatte vorher schon eine Beziehung mit einer Frau. Und auch geheim? Ja. Das heißt, ihr beiden tut euch nichts so? Beide seid ihr ja, sehr... Ja, also bei ihr ist es so, dass ein paar Freunde das wissen. Mhm. Wer weiß es bei dir? Eigentlich keiner. Keine? Auch nicht die beste Freundin, bester Freund, irgendwie jemand aus der Verwandtschaft? Nee, weil es ist, also ich weiß, dass das natürlich sich super, super komisch anhört, aber es ist immer so, dass ich aus einem sehr, sehr, sehr, sehr konservativen Bereich komme und das Schlimme in Anführungsstrichen ist, dass meine Freunde auch so, also da auch sehr homophob sind. Also das bekomme ich auch mit in Konversationen, ne? Was sind denn das für blöde Freunde? Naja, jedem das seine. Man kann ja nicht von jedem Menschen, ich meine, jeder Mensch kann sagen und denken, was er will. Und es gibt nun mal auch Menschen, die sowas nicht toll finden. Und ich finde persönlich ja, dass zur Toleranz auch gehört, dass man auch sowas toleriert. Man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch seine Meinung hat, ne? Nee, aber ich toleriere nicht die Intoleranz. Nee. Nee, das ist richtig. Und vor allem muss man auch nicht Diskriminierung tolerieren. Absolut, absolut. Da wäre mir aber gleich einer unten durch, wenn er mir da blöde Sprüche machen würde. Das wäre es dann aber gewesen. Erzähl mir mal was aus deinem Elternhaus. Was sind das für Leute? Ja, sehr konservativ, Banker. Ja. Sehr religiös orientiert. Ja, auch, genau, ja, auch. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ein sehr, sehr, was man sich jetzt ja denken kann, ich habe nicht so ein gutes Verhältnis. Kein also gutes? Nee. Aha. Aber umso merkwürdiger, wenn du kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast. Ja, noch werde ich von denen finanziert, ne? Ah. Also ich kann mich durch die, ich sagte ja, ich studiere hauptsächlich, ich kann mich durch die Arbeit mit Fernsehen jetzt nicht komplett alleine finanzieren. Ah, du hast Angst, die drehen dir den Geld anziehen. Das würden die mit Sicherheit tun. Aber deine Freundin ist ja nun schon berufstätig und verdient wahrscheinlich schon gutes Geld. Ja, aber ich möchte ja unabhängig bleiben. Nee, das meine ich gar nicht. Vor was hat die denn Angst, sich in ihrer Familie zu öffnen? Also ihre Familie wiederum ist sehr, sehr religiös. Aber wirklich, was für ein Zufall, dass ihr beiden euch so gefunden habt, wo die ähnlichen Konstellationen so sind. Vielleicht so gleich und gleich gesellt sich gerne oder so, wer weiß. Ja, nee, das ist wahrscheinlich ein Zufall. Das glaube ich natürlich, jetzt. Ja, natürlich, das war total der Zufall. Ja. Was studierst du, Annika? Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien. Ich bin ganz, ganz und ich rufe ja auch an, ne? Ganz kurz, Entschuldigung, ich will dich gar nicht sprechen, aber ich rufe ja auch an, weil ich das ja selber auch wahnsinnig paradox finde und, Ich bin da ganz erstaunt drüber, dass auch diese ganz junge Generation, du mit 25, die ihr ja aufgewachsen seid mit einer relativen Selbstverständlichkeit von homosexueller Liebe. Dass es da noch so Barrieren gibt, wundert mich. Ja, das gibt es, das gibt es. Und ich befinde mich da in einem Bereich, wo es halt wirklich doch noch sehr anders zugeht. Dann musst du kämpfen. Das haben wir alle früher auch gemacht. Dann musst du kämpfen. Ja. Das haben wir alle gemacht. Du weißt, ich bin mit Telefon Sinn befreundet. Was meinst du? Ja, naja, aber sie ist eine der Vorkämpferinnen und die das damals sehr in die Öffentlichkeit gebracht haben. Eine Selbstverständlichkeit der lesbischen Liebe. Und ich weiß, was wir früher alles gemacht haben. Und es hat ja einen großen Erfolg gehabt, dass es letztendlich eine große gesellschaftliche Akzeptanz gibt mittlerweile. Ja, das ist schon richtig. Es ist halt einfach nicht einfach, wenn die Freunde jetzt zum Beispiel beisammen sitzen und sagen, oh, ich find's voll abartig, ich find's voll ekelhaft. Und dann nehmen wir jetzt sagen, Leute, ich bin's so, ja. Das ist dann halt nicht einfach, ne? Nee, aber das ist nicht einfach. Aber eigentlich muss dein Stolz dich doch schon animieren, das zu tun. Dass du sagst, ja, wir beide sind ein lesbisches Paar. Ende der Diskussion. Jo. Was sind denn das für Freunde, die dich wegen deiner, das sind ja uralte Argumente für mich, die dich wegen deiner sexuellen Orientierung auch nur ansatzweise ablehnen? Was sind das für Eltern, die dich wegen deiner sexuellen Orientierung ablehnen? Und du darfst dich auch nicht in dem Sinne erpressen lassen oder du darfst auch nicht in dem Sinne käuflich sein. Das heißt, wenn deine Eltern den Geldhahn zudrehen, dann musst du schon eine Frau deiner selbst sein und sagen, okay, dann ziehe ich das alleine durch. Ja, das ist richtig. Ja. Gibt es überhaupt keinen Kompromiss? Da gibt es ja doch, also ich habe auch, keine Ahnung, ich habe ja irgendwie relativ spontan zum Telefon gegriffen. Und ich habe relativ spontan zum Telefon gegriffen. Ja. Und ich denke mal, dass mir jetzt schon so ein Anstoß geben wird. Ich weiß auch nicht. Nein, ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch mit Namen und so, ne? Nein, also, ich sage, ist das dein richtiger Name, Annika? Ja, ja. Ja. Jetzt war ich beinahe geneigt zu sagen, und, wie heißt du mit Nachname? Nee, so groß müssen wir es jetzt nicht machen, das machen wir genau, nee, hallo Deutschland, nein. Das interessiert auch gar nicht alle. Nein, das musst du für dich alleine in der Familie regeln. Ich sage dir, ich sag's dir auch aus eigener Erfahrung, dass du ein ganz großes Erfolgserlebnis haben wirst, wenn du dann ganz selbstverständlich so durch dein Leben gehst. Es macht sich zu verstecken, macht einen klein. Egal, weswegen man sich versteckt. Und die sexuelle Orientierung ist ausschlaggebend für deine Persönlichkeit. Ja. Wenn du das kaschierst, das ist doch jämmerlich, ist das doch. Du als Journalistin, als Medienfrau, du musst doch mit Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Ja. Okay. Okay. Ich nehme es mir an, Domian, danke, ne? Sehr gerne und schöne Grüße an die Geliebte. Ja, danke schön. Und schönen Grüß an die Szene. Alles Gute, Annika. Schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Tschüss. Hier ist Marcel. Marcel ist 30. Guten Morgen, Marcel. Hi, Domian. So, über was reden wir? Ja, und zwar gibt es da mehrere Baustellen. Das habe ich schon deinem netten Kollegen mitgeteilt. Mhm. Und zwar, ich bin adoptiert worden mit 4 Lebenstagen. Ursprünglich aus Kolumbien komme ich, Hauptstadt, also sprich Bogota ist die Hauptstadt von Kolumbien. Ja. Und sprich meine leiblichen, also sprich meine nicht leiblichen Eltern sind dementsprechend deutsch. Ja, man sieht es dann dir auch an, dass du woanders herkommst? Genau, man sieht es mir dementsprechend an. Ja. Also und unter was ich halt gelitten habe oder unter was ich noch leid, dass praktisch das familiäre Verhältnis einfach durch meine Eltern sehr gestört war. Sprich, dass meine Eltern sich schon, wo ich 11 war, schon haben trennen lassen. Mhm. Mhm. Dann habe ich auch mitbekommen, dass die, ich wohne jetzt momentan bei meinen Eltern wieder. Sind die wieder zusammen jetzt oder was? Ja, darauf komme ich später zurück auf jeden Fall. Die haben, wie gesagt, sich scheiden lassen wollen. Mhm. Und dann ging es um Gütertrennung und dann habe ich mitbekommen, wie einmal mein Vater zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wo ich 11 war, in mein Zimmer gekommen ist und gemeint hat, nein, Marcel, ja, du ziehst jetzt zu mir, nein, du ziehst zu mir, dann kam meine Mutter weinend rein. Mhm. Und also bist du richtig zwischen die Fronten geraten, genau, da. Die zerrten an dir. Noch Zusatzfrage, bist du das einzige Kind oder angenommene Kind deiner Eltern? Ich bin Einzelkind, ja, genau. Ja. Mhm. Und erzähl mal weiter. Ja, und dann so ab 1999, sprich, habe ich so als eine Art Ausgleich, kann man sagen, mit Leistungssport angefangen. Mhm. War auch sehr erfolgreich. Also ich war sogar in der Jugendgruppe von Dieter Baumann, mhm, wo ich trainiert habe. Dann kam leider eine Sportverletzung, also sprich eine Kniescheibenentzündung dazu. Mhm. Da musste ich mit dem Leistungssport aufhören. Und dann, sprich, wurde das Verhältnis zwischen gerade meinem Vater und meiner Mutter immer schlimmer ab dem Zeitpunkt. Meine Mutter angefangen, Alkohol zu trinken. Mhm. Hat sich öfters so auch mit Antidepressiva, sagen wir mal so, vollgepumpt. Ich muss dazu sagen, gerade meine Mutter ist Dermatologin. Ja. Die war früher Chefärztin, mein Vater ist Diplom-Psychoanalytiker. Ja. Sind eigentlich genau die praktisch, die wissen müssten, damit umzugehen. Und das, aber das sind oft die Schlimmsten. Ja. Jetzt sag mir konkret, warum du mich anrufst. Ja, und das Problem ist ganz einfach, dann ist es mittlerweile so, dass ich dann jetzt gerade 2005 habe ich Mädchen kennengelernt, die jetzt hat scheiden lassen. Mhm. Und die hat eine vierjährige Tochter. Und ich habe da praktisch so eine Art Vaterrolle übernommen. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt, sagen wir mal, durch meine ganze Lebensphase nicht die Liebe bekommen habe, die ich eigentlich so wollte, ist es so, dass ich nicht kritikfähig bin und mich schnell einsam fühle. Bist du denn mit der Frau noch zusammen? Ich bin mit ihr momentan nicht zusammen. Ich habe bei ihr gewohnt jetzt 3 Jahre. Jetzt wohnst du bei meinen Eltern, die offensichtlich wieder zusammen sind. Bitte? Ich sag, jetzt wohnst du ja wieder bei den Eltern, die offensichtlich wieder zusammen sind. Ja, die hatten immer vor, sie scheiden zu lassen. Das war bei denen immer so ein Hin und Her. Pass auf. Ja. Marcel, jetzt weiß ich immer noch nicht genau, warum du anrufst. Ja, es ist halt so. Bring's mal auf den Punkt. Ja, das ist halt immer so der Punkt gewesen, dass ich mich einsam gefühlt habe und praktisch die gleichen Fehler gemacht habe, die meine Eltern auch gemacht haben. Mhm. Sprich gratis, dass ich, sobald Konfliktsituationen jetzt auftreten, dass ich dann auch ab und zu zum Alkohol gegriffen habe und so. Das tust du jetzt immer noch? Bitte? Das tust du jetzt immer noch? Nein, mach ich nicht. Nein? Ja, weil du es gerade gesagt hast. Also wie gesagt, ab und zu, aber ich sag mal, dann habe ich auch einen Verhaltenstherapeut kontaktiert, der mir da auch ein bisschen geholfen hat. Aber das hat irgendwie nicht so gefruchtet, weil immer, ich bin ja durch den einen Vorfall, wo ich jetzt auch mal weggegangen bin ich, sprich, habe ich mich von meiner Partnerin ja getrennt. Seit dem Zeitpunkt bin ich ja bei meinen Eltern. Du machst es mir ein bisschen schwer. Ja. Ich hab's ehrlich gesagt immer noch nicht richtig kapiert, warum du anrufst. Ja, es ist halt so, dass ich einfach anrufe, weil ich einfach irgendwie professionelle Hilfe brauche, weil ich möchte nicht so enden, wie praktisch meine Eltern das machen. Mhm. Dass ich meine Probleme mit Alkohol löse, dass ich nicht über Probleme reden kann. Ja. Lass mich mit dem Alkohol nochmal fragen. Du hast gerade so vehement verneint. Du trinkst zur Zeit nicht viel Alkohol oder kein Alkohol? Ab und zu schon. Ja. Und wenn du im Moment Probleme hast, trinkst du Alkohol? Nein, so schlimm ist es nicht. Es gibt immer so Konfliktsituationen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so mitbekomme, wenn ich jetzt bei meinen Eltern wohne, meine Mutter fliegt um, weil sie Alkohol kombiniert hat mit Antidepressiva, die ist schwer depressiv auch. Mhm. Da musste ich vor ein paar Tagen Notarzt holen. Und meine Mutter kann sich natürlich da mit ihrem Doktortitel rausreden. Sprich, die kann sich natürlich dementsprechend selbst die Medikamente selbst verschreiben. Du hast das Gefühl, dass du auch eigentlich sehr labil drauf bist. Ja, dass ich mir irgendwie eine Schuld gebe, weil ich bin sehr, sehr konservativ aufgezogen. Ja. Und dann habe ich halt, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade mein Sportgymnastikstudium aufgegeben, sprich abgebrochen. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt ist das Verhältnis jetzt zu meinen Eltern sehr schlecht geworden. Ich gebe mir da irgendwie so eine Art Schuld. Das ist konfus alles bei dir. Ja, genau. Und deswegen gibt es da mehrere Baustellen. Ich verstehe. Ich ahne jetzt so ungefähr, was du meinst, was es geht. Das ist einfach konfus. Das ist jetzt einfach so ist in auch Worte schwer, zu fassen. Genau, ist wahrscheinlich schwer für dich dann so ganz konkret auf den Punkt, das zu erklären. Ich habe mir jetzt extra ein paar Notizen gemacht, aber das, wie gesagt, da gibt es mehrere Baustellen. Das hat mir schon dein netter Kollege gesagt. Aber du hast ja gerade schon den richtigen Satz gesagt. Du suchst eigentlich eine ganz professionelle Hilfestellung. Jemand quasi, einen Lotsen, der dich da rausführt. Genau. Sprich, der mir sowohl aus dieser Konfliktsituation raushilft. Momentan bin ich auch arbeitslos, sprich, ich suche mir jetzt nach einem neuen Job. Mhm. Sprich, ich bin immer konfrontiert, was ich jetzt praktisch hier zu Hause miterleben muss. Verstehe. Ich bekomme das jeden Tag mit. Ich sag mal, wenn meine Mutter 3-mal in der Woche umfliegt Und ich hole einen Notarzt und mein Vater sagt, nachdem dieser Vorfall passiert ist, Gundula, möchtest du noch ein Glas Wein trinken? Wahnsinn, Wahnsinn. Dann ist es unbegreiflich. Und dann kam selbst der Notarzt und hat mit mir gesprochen und war schockiert. Mhm. Und hat gemeint, ja, sie können sich wirklich bedanken, dass ihr Sohn jetzt da ist, weil das hätte auch böse ausgehen können. Unbegreiflich. Und der Vater ist Psychoanalytiker. Also ja. Das ist, da ist man fassungslos. Pass auf, Marcel, ich möchte das gerne im Hintergrund in Ruhe mit dir machen. Ja. Das heißt, meine Psychologin wird dich beraten. Mhm. Ja, das wäre nett, ja. Ja, das ist fundiert und dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Hoffe, dass wir dir dann etwas weiterhelfen können und wünsche dir alles Gute. Ja, du, ich wollte mich nochmal entschuldigen, weil das ist einfach so ein bisschen schwierig in Worte jetzt in dieser kurzen Zeit. Absolut alles. Okay, absolut, ja. Okay. Ich habe es ja auch verstanden, dass um was es geht und das machen wir wirklich dann am besten in Ruhe im Hintergrund. Ja, das wäre nett. Gut, Marcel, mein Danke, Lieber. Domian, alles ja. Gute, tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Carmen. Carmen ist 49. Guten Morgen, Carmen. Hallo? Hallo? Ja? Carmen! Hallo, Carmen ja, hallo Domian. Ich dachte, ich komme nicht mehr dran. Doch. Schön, dass du da bist, Carmen. Was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe letzte Woche einen Anruf von der Anne mitgekriegt. Die hatte nach langem Zögern endlich mal mit dem Gedanken gespielt, sich mit dem Lover zu treffen. Ja, Anne war in einer sehr sexuell frustrierten Situation. Ich erinnere mich gut. Anne war verheiratet und da lief über Jahre gar nichts mehr. Sie hatte einen, ich glaube, über den Chat jemanden kennengelernt und spielte mit dem verwegenen Gedanken, es doch nun mal zu machen. So, dann war noch eine Anruferin, ich glaube diese Woche, Sabine, die hatte dann sich scheiden lassen und hatte dann eine Beziehung mit ihrem Lover angefangen. Mhm. Möchtest du zu diesen Gesprächen Nein. was sagen? Nee, dann fang mal direkt mit deinem Thema an. So viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Ach, okay. Ich habe nämlich einen Lover. Ich bin verheiratet. Aha. Und habe selber einen Lover. Und ich möchte aber, dass sich mehr Frauen dazu bekennen und auch diesen Schritt machen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele frustrierte Frauen. Ja. Auch frustrierte Männer, aber egal. Ja, gut, okay, aber... Aber bekennen, heißt denn bekennen, dass du das deinem Mann erzählst? Ja. Ach. Ja, ich habe... Und was sagt dein Mann dazu? Jahrelang auf Sex verzichtet, weil mein Mann Sexmuffel ist. So. Ja. Und wir haben alles ausprobiert, Eheberatung und tralala und es hat nichts gebracht, ne? Ja, und jetzt, dann hast du ihm gesagt, pass mal auf. Und irgendwann. Ich habe ja einen. Ja. Und was, wie hat er darauf reagiert? Ich hatte schon dann 4 Jahre lang so Lover. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt möchte ich dahin. Es ist Sonntagnachmittag, ich habe Zeit. Aber jetzt sitze ich hier mit meinem Mann vom Fernseher. Hm. Nach 4 Jahren, aber du hattest es 4 Jahre verheimlicht. Ja. So, und dann hast du es ihm gesagt. Und zwischen mir und meinem Mann passiert nichts. So. Sag mir mal, wie er reagiert hat. Und er hat mich dann groß angeguckt, etwas erschrocken. Und dann habe ich mit ihm ganz normal gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, es kann nicht sein. Nein, sag mir mal, wie er reagiert hat. Ja, er hat dann darüber nachgedacht. Er hat nicht geschimpft? Nein, weil... Er hat darüber nachgedacht und lässt dir jetzt freien Lauf? Genau. Seit wie lange jetzt schon? Seitdem er es weiß, wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Über ein Jahr. Ein Jahr? Ja, und... Warum seid ihr eigentlich dann noch verheiratet? Ihr könntet dann auch einfach euch trennen und gute Freunde sein. Ja gut, das ist auch eine finanzielle Sache. Ne? Wir arbeiten beide und zusammen ist ja mehr Geld. Also ja, ja, natürlich. Wir haben auch eine Wohnung und ein Kind und... Er ist nicht eifersüchtig. Und er ist nicht eifersüchtig, nein. Das ist ja eine kuriose Konstellation. Wärst du denn wärst du auch nicht eifersüchtig, wenn er noch eine Frau neben mir hätte? Also mittlerweile nicht. Ah ja, also alles abgeklärt. Ja. Carmen, die Sendung ist jetzt gleich rum, aber immerhin hast du die Geschichte noch erzählen können und offensichtlich habt ihr da ein Modell gefunden, wo ihr alle gut mit leben könnt. Ja, und ich schätze mal, es gibt ganz viele solche Frauen, die sich nicht trauen. Ja. irgendwas zu tun. Jeder Fall ist natürlich anders und alles ist immer komplizierter, als man denkt. Aber schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich muss mich jetzt verabschieden. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Uwe Petersen. Jetzt gehen wir in eine kleine Osterpause und sind am 2. Mai wieder da. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und schöne Ostern und freue mich auf den 2. Mai.